Erster im 23. Jahr von König Jos aus Juda wurde Joahas, der Sohn Jehus, König von Israel in Samaria und regierte dort 17 Jahre lang. Zweiter, er tat Dinge, die Gott nicht gefielen, weil er den Sünden Jerobims folgte und Israel dazu verführte, ebenfalls Unrecht zu tun. Dritter, deshalb wurde Gott zornig auf Israel und ließ zu, dass König Hazael von Aram und sein Sohn Ben-Hadad das Land lange Zeit unterdrückten. Vierter, doch Joahas bat Gott um Gnade, und Gott hörte ihn, weil er sah, wie grausam der König von Aram die Israeliten behandelte. Fünfter, Gott gab Israel einen Retter, so dass sie von der Gewalt Arams frei wurden und wieder in Frieden in ihren Häusern wohnen konnten. Sechster, trotzdem ließen sie nicht von den Sünden der Familie Jerobims ab, sondern blieben ungehorsam und ließen sogar das Götzenbild der Aschera in Samaria stehen. Siebter, von der Armee des Joahas blieben nur wenige Soldaten übrig, da der König von Aram sie fast vollständig vernichtet und wie Staub zertreten hatte. Achter, die restliche Geschichte von Joahas und seine tapferen Taten sind im Buch der Chronik der Könige von Israel aufgeschrieben. Neunter, als Joahas starb, begrub man ihn in Samaria, und sein Sohn Jos wurde sein Nachfolger als König. Zehnter, im 37. Jahr von König Jos aus Juda wurde Jos, der Sohn des Joahas, König von Israel und regierte 16 Jahre in Samaria. Elfter, auch er tat, was Gott missfiel, indem er den Sünden Jerobims folgte und das Volk weiterhin zum Ungehorsam verführte. Zwölfter, weitere Informationen über Jos und seine Kriege gegen König Amazia von Juda stehen im Buch der Chronik der Könige von Israel. Dreizehnter, nachdem Jos gestorben war, wurde er in Samaria begraben, und Jerobeam übernahm den Thron als neuer König. 14. Als Elisa schwer krank wurde und im Sterben lag, besuchte ihn König Jos und weinte, weil er den Propheten als Schutz für Israel sah. 15. Elisa forderte den König auf, einen Bogen und Pfeile zu holen, was der König sofort tat. 16. Dann befahl Elisa dem König, seine Hand auf den Bogen zu legen, und legte seine eigenen Hände unterstützend darauf. 17. Nachdem das Fenster nach Osten geöffnet war, schoss der König einen Pfeil ab, während Elisa den Sieg über Aram durch Gottes Hilfe ankündigte. 18. Danach sollte der König mit den Pfeilen auf den Boden schlagen, aber er tat dies nur dreimal und hörte dann auf. 19. Der Prophet wurde zornig, weil der König öfter hätte schlagen müssen, um Aram vollständig zu besiegen, statt nur drei Siege zu erringen. 20. Schließlich starb Elisa und wurde begraben, während zur gleichen Zeit jedes Jahr Gruppen aus Moab in das Land einfielen. 21. Als Leute einen Toten begraben wollten, sahen sie Feinde und warfen den Leichnam schnell in das Grab von Elisa. Sobald der Tote die Knochen von Elisa berührte, wurde er wieder lebendig und stand auf. 22. Während der gesamten Regierungszeit von Joahas wurde Israel weiterhin von König Hazael aus Aram unterdrückt. 23. Doch Gott hatte Mitleid mit ihnen und half ihnen wegen seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob, so dass er sie nicht vernichtete. 24. Nachdem König Hazael von Aram gestorben war, wurde sein Sohn Ben-Hadad sein Nachfolger. 25. Da gelang es Jos, die Städte von Ben-Hadad zurückzuerobern, die sein Vater Joahas im Krieg verloren hatte, indem er ihn dreimal besiegte.